Abschnitt 18 von Priester und Detektiv. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Priester und Detektiv von Gilbert Keith Chesterton. Übersetzt von H. M. von Lama. Das Auge des Apoll. Teil 2. Miss Johanna Stacy von dunklem Teint, erschlafften Zügen und vorzeitig ergrautem Haar schritt gerade auf ihr Pult zu und mit geübtem Schlage legte sie ihre Papiere zurecht. Die Bewegung allein schon musste jeden von ihrer vollen Zurechnungsfähigkeit überzeugen. War Johanna Stacy eine Verbrecherin, so war sie jedenfalls eine sehr kaltblütige. Father Brown betrachtete sie eine Zeit lang mit einigem leichtem Lächeln und dann, ohne die Augen von ihr zu wenden, kehrte er sich jemand anderem zu. »Prophet«, sagte er, sich erkühnend Calon anzusprechen, »ich wollte, Sie würden mir einiges über Ihre Religion mitteilen.« »Ich werde stolz darauf sein«, erwiderte Calon, sein noch gekröntes Haupt neigend, »aber ich weiß nicht, ob ich recht verstehe.« »Sehen Sie, es ist dies«, begann Father Brown mit seiner offenen, zögernden Art. »Nach unserer Lehre muss es, wenn ein Mensch wirklich schlechte Grundsätze hat, zum Teil seine eigene Schuld sein. Aber bei all dem können wir doch einigermaßen einen Unterschied gelten lassen zwischen einem Menschen, der gegen sein völlig klares Gewissen fehlt, und einem Menschen mit einem mehr oder weniger von Sophistereien umnebelten Gewissen. Also glauben Sie tatsächlich, dass Mord etwas überhaupt Böses ist?« »Soll das eine Anklage sein?« fragte Calon sehr ruhig. »Nein«, antwortete Brown ebenso gelassen, »es ist die Verteidigungsrede.« In der langen und stutzigen Stille des Raumes erhob sich langsam der Prophet Apolls, und es war wirklich, wie wenn die Sonne aufging. Er füllte diesen Raum mit seinem Lichte und Leben in solchem Maße, dass man das Gefühl hatte, er würde ebenso wohl ganz Salisbury Plain erfüllen können. Seine verhüllte Gestalt schien den ganzen Raum mit klassischem Faltenwerk zu schmücken, seine epischen Bewegungen schienen ihnen größere Ausdehnung zu verleihen, bis die kleine schwarze Figur des modernen Geistlichen wie eine Verirrung und ein Eindringen, wie ein runder schwarzer Fleck auf hellenischer Pracht erschien. »Endlich treffen wir uns, Kaiphas«, begann der Prophet. »Ihre Kirche und die meine sind die beiden einzigen Wirklichkeiten auf dieser Erde. Ich bete die Sonne an und Sie Ihre Verfinsterung. Sie sind der Priester des Sterbenden und ich der des lebendigen Gottes. Ihre gegenwärtige Handlungsweise des Verdächtigens und der Verleumderei ist Ihres Kleides und Ihres Glaubens würdig. Ihre ganze Kirche ist weiter nichts als eine schwarze Polizeianstalt. Ihr seid alle nur Spione und Geheimagenten, darauf aus, den Menschen Schuldbekenntnisse abzuringen. Ihr trachtet, die Menschen ihrer Verbrechen, ich sie ihrer Unschuld zu überführen. Ihr wollt sie von ihren Sünden, ich sie von ihrer Unschuld überzeugen. Leser des Buches des Unheils, ein Wort noch, bevor ich deine haltlosen Spukgestalten für immer hinwegblase. Nicht einmal von Ferne könntest du verstehen, wie wenig mir daran liegt, ob du mich überführen kannst oder nicht. Die Dinge, welche du Schimpf und grässliches Henkerwerk nennst, sind für mich nichts als was der Menschenfresser in einem Märchenbuch für einen erwachsenen Mann bedeutet. Sie wollten die Verteidigungsrede halten. Mir liegt so wenig an dem Nebellande dieses Lebens, dass ich Ihnen selbst die Anklagerede abnehme. Es gibt nur ein Ding, das in dieser Sache gegen mich vorgebracht werden kann, und das will ich selbst angeben. Die Frau, welche tot ist, liebte mich. Sie war meine Braut. Nicht in dem Sinne, was ihr Hohlköpfe rechtmäßig nennt, sondern nach einem reineren und strengeren Gesetz, als ihr es je erfassen könnt. Sie und ich, wir wandelten in einer anderen Welt als ihr. Wir schritten einher in Palästen aus Kristall, während ihr euch mühsam durch dunkle Backsteingänge arbeitet. Wohl weiß ich, dass Polizeidiener, theologische und andere, stets sich einbilden, dass, wo Liebe ist, da auch bald der Hass sich einstellt. Das ist der erste Punkt zu Ihrer Anklage. Der zweite ist zwar stärker, aber ich will ihn Ihnen nicht vorenthalten. Nicht nur ist es wahr, dass Pauline mich liebte, sondern es ist auch wahr, dass sie gerade diesen Morgen, ehe sie starb, an jenem Tische ein Testament schrieb, womit sie mir und meiner Kirche eine 500.000 vermachte. Her da, wo sind die Handschellen? Glauben Sie, ich schere mich darum, was Sie Törichtes mit mir vorhaben? Zuchthausstrafe bedeutet mir nur, auf Sie an einer Zwischenstation zu warten. Der Galgen ist für mich nur ein durchgehender Wagen, um zu ihr zu gelangen. Er sprach mit der ergreifenden Überlegenheit eines Redners, und Flambeau und Johanna Stacy starrten ihn in sprachloser Bewunderung an, während Father Browns Gesicht nichts als äußerste Verlegenheit auszudrücken schien. Mit einer schmerzlichen Falte hielt er den Blick zu Boden geheftet. Der Sonnenprophet lehnte leicht gegen den Kaminsims und fuhr fort. »In wenigen Worten habe ich Ihnen die ganze Anklage gegen mich dargelegt. Die einzig mögliche Anklage gegen mich. Aber mit noch weniger Worten will ich Sie in Stücke blasen, so dass keine Spur von ihr zurückbleibt. Was die Frage betrifft, ob ich es war, der das Verbrechen beging, so steht die ganze Wahrheit in dem einzigen Satze: Ich konnte dieses Verbrechen nicht begangen haben. Pauline Stacy fiel von ihrem Stockwerke in den Schacht hinab um 12:05. Hunderte von Leuten werden mir bezeugen können und aussagen, dass ich zu jener Zeit draußen auf dem Balkon meiner eigenen darüberliegenden Wohnung stand, von kurz vor 12 bis 15 Minuten danach, die übliche Zeit meines öffentlichen Gebetes. Mein Bursche, ein anständiger junger Mann aus Clapham und ohne jede nähere Beziehung zu mir, kann beschwören, dass er den ganzen Morgen in meinem Vorzimmer saß und keinerlei Verkehr stattfand. Er kann beschwören, dass ich volle 10 Minuten vor 12, 15 Minuten vor jedem leisesten Anzeichen des Unfalls ankam und dass ich die ganze Zeit mein Büro oder meinen Balkon nicht verließ. Niemals besaß jemand ein so vollständiges Alibi. Halb Westminster könnte ich als Zeugen vorladen. Ich glaube, sie steckten die Handschellen besser wieder ein. Die Anklage ist hinfällig. Und zum Schlusse, und damit auch nicht ein Hauch dieses blöden Verdachtes die Luft verpestet, will ich Ihnen alles sagen, was Sie zu wissen wünschen. Ich glaube, ich weiß, wie meine unglückliche Freundin ums Leben kam. Sie mögen dafür, wenn Sie wollen, mich oder meinen Glauben und meine Philosophie tadeln, aber jedenfalls können Sie mich dafür nicht einsperren lassen. Jedem, der sich mit dem Studium der höheren Wahrheiten abgibt, ist es wohl bekannt, dass gewisse Adepten und Illuminati in der Geschichte die Gabe des Schwebens, also sich selbst frei in der Luft zu halten, empfangen haben. Es ist nur ein Teil jener umfassenden Eroberung der Materie, worin das Hauptelement unserer Geheimwissenschaft besteht. Die arme Pauline war von leidenschaftlichem und ehrgeizigem Temperament. Ich glaube wirklich, sie hielt sich für etwas tiefer in diese Geheimnisse eingedrungen, als sie es wirklich war. Und sie hat mir oft gesagt, wenn wir mitsammen im Fahrstuhle hinabfuhren, dass, wenn man nur genügende Willensstärke besäße, man so unversehrt hinabschweben können müsste wie eine Feder. Ich glaube in allem Ernste, dass in einer Verzückung hehren Denkens sie das Wunder versuchte. Ihr Wille oder ihr Glaube muss sie im entscheidenden Augenblicke verlassen haben und das niedrigere Gesetz der Materie verübte seine entsetzliche Rache. Das ist die ganze Geschichte, meine Herren, eine sehr traurige und ihrer Ansicht nach wohl sehr verwegene und böse Geschichte, aber sicherlich nicht die eines Verbrechens oder irgendwie in Verbindung mit mir. Nach dem Polizeisprachgebrauche würden Sie es wohl Selbstmord nennen. Ich werde es stets heldenhaften Misserfolg im Interesse wissenschaftlichen Fortschritts und langsamen Aufstieges zum Himmel nennen. Es war das erste Mal, dass Flambeau Father Brown unterlegen sah. Dieser saß noch gesenkten Blickes, mit schmerzlich gerunzelten Brauen, ja, geradezu beschämt. Es war unmöglich, sich dem Gefühle zu entziehen, das des Propheten beschwingte Worte entfacht hatten, dass man hier einen tückischen, berufsmäßigen Verdächtiger seiner Mitmenschen, überwältigt durch einen stolzeren und reineren Geist natürlicher Freiheit und Gesundheit, vor sich hatte. Endlich raffte er, blinzelnd wie in körperlicher Pein, sich zu den Worten auf: »Nun, wenn dem so ist, dann brauchen Sie ja nichts weiter zu tun, als das Papier mit dem Vermächtnisse nehmen, von dem Sie sprachen, und damit abziehen. Ich möchte wissen, wo die Arme es gelassen hat.« »Es wird drüben auf Ihrem Tische an der Tür liegen, denke ich«, erwiderte Calon mit jener massiven Unschuld in seinem Benehmen, das ihm so ganz angemessen erschien. »Sie hat mir noch besonders gesagt, sie würde es diesen Morgen ausfertigen, und ich sah sie eben schreiben, als ich im Fahrstuhle nach meinem Büro hinauffuhr.« »Stand da die Tür offen?« fragte der Priester, den Blick auf eine Ecke der Binsenmatte niedergeschlagen. »Ja«, versetzte Calon ruhig. »Ah, sie stand also seitdem offen«, bemerkte der andere und fuhr fort, die Mattenecke zu studieren. »Es liegt ein Papierblatt dort drüben«, warf Johanna Stacy mit etwas merkwürdiger Stimme ein. Sie durchschritt die Tür, ging nach dem Pulte ihrer Schwester hinüber und hielt ein Blatt bläulichen Propatriatspapieres in der Hand. Auf ihrem Gesichte lag ein saueres Lächeln, das für einen solchen Fall wenig passend erschien, und Flambeau blickte mit gerunzelten Brauen nach ihr hin. Calon, der Prophet, stand mit jener königlichen Unbewusstheit dem Papiere fern, die er bisher zur Schau getragen hatte. Flambeau nahm es ihr aus der Hand und las mit zunehmender Verwirrung. Es begann in der Tat in der üblichen Form eines Testamentes, doch nach den Worten »Ich verschenke und vermache alles, was ich besitze«, brach die Schrift plötzlich mit einer Reihe von Kritzern ab, und jede Spur eines Namens oder Erben fehlte. Verwundert reichte Flambeau dieses verstümmelte Testament seinem geistlichen Freunde hin, der einen Blick darauf warf und es schweigend dem Sonnenpriester übergab. Nur einen Augenblick, dann hatte dieser hohe Priester in seinen glänzenden, wallenden Gewändern mit zwei großen Schritten den Raum durchmessen und sich vor Johanna hinpflanzend, schienen seine blauen Augen aus dem Kopfe treten zu wollen. »Welchen Schurkenstreich haben Sie da vollführt?« schrie er sie an. »Das ist nicht alles, was Pauline schrieb.« Zum Erstaunen der anderen war es eine ganz neue Stimme, die da auf einmal in schrillem Yankee-Englisch sprach. Wie ein Mantel war all sein Großtun und seine gewählte Aussprache von ihm gefallen. »Das ist alles, was auf Ihrem Pulte lag«, versetzte Johanna, die ihm immer noch mit demselben sauren Lächeln auf den Lippen gegenüberstand. Plötzlich brach der Mann in die greulichsten Flüche und Gotteslästerungen und in einen Schwall von Verwünschungen aus. Es lag etwas Erschütterndes in diesem plötzlichen Abfall der Maske. Es sah aus, wie wenn jemandes wahres Gesicht plötzlich von ihm fiele. »Hören Sie«, schrie er, fast atemlos vom Fluchen in breitestem Amerikanisch, »und wenn ich auch tausendmal ein Abenteurer bin, Sie sind eine Mörderin. Ja, Gentlemen, da haben wir die Erklärung des Todes in Ihrem Sinne und ohne jede Verzückung. Das arme Ding schrieb sein Testament zu meinen Gunsten. Da kommt Ihre verfluchte Schwester dazu, ringt mit ihr um die Feder, zerrt sie nach dem Schachte und stößt sie hinab, ehe sie zu Ende schreiben kann. Verdammt! Wir werden die Handschellen doch noch brauchen.« »Wie Sie ganz richtig bemerkt haben«, antwortete Johanna mit widerlicher Ruhe, »ist Ihr Bursche ein durchaus anständiger junger Mann, welcher weiß, was ein Eid ist. Und er kann vor jedem Gerichtshofe beschwören, dass ich mit einer Schreibarbeit in Ihrem Büro oben war und zwar 5 Minuten, ehe meine Schwester herabstürzte. Mr. Flambeau wird Ihnen bestätigen, dass er mich dort gefunden hat.« Alles schwieg. »Demnach«, rief Flambeau, »war Pauline allein, als sie abstürzte, und es war Selbstmord.« »Sie war allein, als sie abstürzte«, erwiderte Father Brown, »aber es war nicht Selbstmord.« »Aber wie ist sie dann umgekommen?« fragte Flambeau ungeduldig. »Sie wurde ermordet.« »Aber sie war doch ganz allein.« »Sie wurde ermordet, während sie ganz allein war«, versetzte der Priester. Alle starrten ihn an, doch er verharrte in der gleichen bisherigen Stellung, die runde Stirne von einer Falte durchfurcht und unpersönliche Scham und Sorge im Ausdruck, während die Stimme farblos und bedrückt klang. »Was ich wissen möchte«, schrie Calonne, »ist, wann die Polizei kommt, diese blutbefleckte, verruchte Schwester zu holen. Sie hat Fleisch und Blut getötet, sie hat mir 500.000 geraubt, die ebenso rechtmäßig mir gehörten wie...« »Komm, komm, Prophet«, unterbrach Flambeau nicht ohne einen gewissen Hohn, »denk dran, dass diese ganze Welt ja doch nur ein Nebelland ist.« Der Hierophant des Sonnengottes nahm einen Anlauf, seine Pose wieder aufzunehmen. »Es ist nicht allein des Geldes wegen«, schrie er, »obwohl damit unsere Sache in der ganzen Welt auf eine sichere Grundlage gestellt gewesen wäre. Es handelt sich auch um die Wünsche meiner Geliebten. Für Pauline war all dies heilig, in Paulines Augen.« Father Brown sprang plötzlich auf, so plötzlich, dass sein Stuhl sich rückwärts überschlug. Er war totenblass, und dennoch schien er von einer Hoffnung entflammt, und seine Augen funkelten. »Das ist es«, rief er mit klarer Stimme, »das ist der Weg, von dem man ausgehen muss, in Paulines Augen.« Der große Prophet wich vor dem unscheinbaren Priester in fast wahnsinniger Verwirrung zurück. »Was meinen Sie? Wie können Sie es wagen?« rief er immer wieder von Neuem. »In Paulinens Augen«, nahm der Priester unbeirrt den Gedanken wieder auf, während seine Augen an Glanz zunahmen. »Fahren Sie fort, in Gottes Namen, fahren Sie fort. Das gemeinste Verbrechen, das der Teufel eingab, wird durch ein Geständnis leichter. Ich flehe Sie an, bekennen Sie. Fahren Sie fort. Fahren Sie fort, in Paulines Augen.« »Lass mich, du Teufel«, donnerte Calonne, sich windend wie ein gefesselter Riese. »Wer bist du, du verdammter Spion, dass du deine Spinnennetze um mich ziehst und mir auflauerst? Lass mich, lass mich!« »Soll ich ihn halten?« fragte Flambeau, indem er den Ausgang verlegte, denn Calonne hatte bereits die Tür weit aufgerissen. »Nein, lassen Sie ihn laufen«, sagte Father Brown mit einem seltsamen, tiefen Seufzer, der aus den Tiefen des Weltalls zu kommen schien. »Lassen Sie keinen laufen, denn er gehört Gott.« Schweigen herrschte im Zimmer, als er gegangen war. Ein Schweigen, das für Flambeaus ungestüme Natur zu einer schier endlosen Pein der Neugier wurde. Johanna Stacy schob inzwischen kühl die Papiere auf ihrem Platze zusammen. »Father«, begann Flambeau endlich, »meine Pflicht, nicht allein meine Neugier, treibt mich, wenn möglich herauszubekommen, wer das Verbrechen begangen hat.« »Welches Verbrechen?« fragte dieser. »Das, mit dem wir es hier zu tun haben, natürlich«, erwiderte der ungeduldige Freund. »Wir haben es mit 2 Verbrechen zu tun«, erklärte Father Brown. »Verbrechen von sehr verschiedenem Gewichte.« »Und mit sehr verschiedenen Verbrechen.« Johanna Stacy machte sich, nachdem sie ihre Papiere beisammen und weggeräumt hatte, daran, den Aktenschrank zu schließen, während Father Brown fortfuhr, sie so wenig zu beachten wie sie ihn. »Die beiden Verbrechen«, fuhr er fort, »richteten sich beide gegen dieselbe Schwäche und gegen dieselbe Person im Kampfe um ihr Geld. Wer das größere Verbrechen beging, fand seinen Plan durch das kleinere Verbrechen durchkreuzt, und der das kleinere Verbrechen beging, bekam das Geld.« »Oh, hören Sie doch einmal auf mit Ihrem Vorleserton«, wehrte Flambeau. »Sagen Sie doch alles mit ein paar Worten rundheraus.« Es lässt sich in ein einziges Wort fassen, antwortete sein Freund. Johanna Stacy spießte sich ihren schwarzen Geschäftshut mit geschäftlichem Stirnrunzeln vor einem kleinen Spiegel auf den Kopf, nahm, während die Unterhaltung ruhig weiterging, ohne jede Übereilung Schirm und Handtasche und verließ den Raum. »Die Wahrheit liegt in einem einzigen Wort und ist sehr kurz«, sagte Father Brown. »Pauline Stacy war blind.« »Blind?« schrie Flambeau und erhob sich langsam zu voller Höhe. Es lag in ihrem Blute. Ihre Schwester wollte eine Brille tragen, wenn Pauline es ihr erlaubt hätte, aber sie hatte nun einmal ihre besondere Philosophie oder Liebhaberei. Man müsse solche Schwächen nicht ermutigen, indem man ihnen nachgebe. Sie wollte die Wolke nicht zugeben oder versuchte, sie durch ihren Willen zu zerstreuen. Somit wurden ihre Augen schlimmer und schlimmer von der Anstrengung. Aber die Schlimmste sollte erst kommen. Und sie kam mit diesem kostbaren Propheten, oder wie er sich nennt, der mit nacktem Auge in die Sonne zu starren lehrt. Das hieß Apoll empfangen. O, wären doch diese Neuheiden wenigstens Altheiden, dann wären sie dann doch ein wenig weiser. Die alten Heiden wussten, dass reine, nackte Naturverehrung ihre grausame Seite haben muss. Sie wussten, dass das Auge Apollos versengen und blenden kann. Nach einer kurzen Pause fuhr der Priester in mildem und fast gebrochenem Tone fort. Ob nun jener Teufel sie vorsätzlich zur Blinden machte oder nicht, daran ist kein Zweifel, dass er sie vorsätzlich durch ihre Blindheit tötete. Die Einfachheit des Verbrechens allein schon ist entsetzlich. Sie wissen, er und sie gingen in diesen selbsttätigen Fahrstühlen auf und nieder. Sie wissen auch, wie sanft und lautlos diese Aufzüge dahingleiten. Calonne brachte den Fahrstuhl bis dorthin, wo sie ausstieg, und sah sie durch die offene Tür in ihrer bedächtigen Blindenart das Vermächtnis schreiben, das sie ihm versprochen hatte. Unbefangen rief er ihr zu, er werde den Fahrstuhl für sie bereitstellen, und sie sollte herauskommen, wenn sie fertig wäre. Dann drückte er den Knopf und glitt lautlos nach seinem Stockwerk hinauf und betete in Sicherheit vor der belebten Straße, als das arme Ding, nachdem es fertig war, froh hinauseilte, wo der Fahrstuhl und ihr Geliebter sie aufnehmen sollten. Und dann trat... »Genug«, schrie Flambeau. Eine halbe Million sollte es ihm eingebracht haben, auf jenen Knopf zu drücken, erklärte der kleine Geistliche in jener farblosen Stimme, mit der er von solchen Schrecknissen sprach. Aber es ging fehl, es misslang, weil zufällig eine andere Person da war, welche gleichfalls das Geld für sich haben wollte und gleichfalls das Geheimnis von Paulines Blindheit kannte. Es ist etwas an jenem Testament, was, glaube ich, niemand beachtet hat. Obschon es unvollendet und ohne Unterschrift war, hatten dennoch die andere Miss Stacy und irgendein Dienstbote vor ihr als Zeugen unterfertigt. Johanna hatte zuerst unterfertigt und mit typisch weiblichem sich hinwegsetzen über gesellschaftliche Formalitäten zu Pauline geäußert, sie könne es ja nachher vollenden. Weshalb wollte Johanna, dass ihre Schwester das Testament ohne wirklichen Zeugen unterschreibe? Ich dachte an die Blindheit und hatte das ganz sichere Gefühl, sie wollte, dass Pauline es in niemandes Beisein unterzeichne, denn ihr lag daran, dass es überhaupt nicht unterzeichnet werde. Leute wie die Stacys gebrauchen immer Füllfedern. Das war aber bei Pauline ganz besonders natürlich. Durch Gewohnheit und ihren starken Willen und ihr Gedächtnis konnte sie beinahe noch ebenso gut schreiben wie vorher, als sie noch ihr Augenlicht besaß. Aber sie konnte nicht sehen, wann ihre Feder ausgelaufen war. Daher waren ihre Füllfedern von ihrer Schwester stets sorgfältig gefüllt, mit Ausnahme jener einen. Diese eine war von ihrer Schwester sorgfältig nicht gefüllt. Der Tintenrest reichte für ein paar Zeilen und versagte dann ganz. Und der Prophet verlor dadurch 5x100.000 Pfund und beging einen der brutalsten und genialsten Morde in der menschlichen Geschichte, um nichts. Flambeau trat an die offene Tür und hörte die Polizeibeamten die Treppe heraufkommen. »Sie müssen alles verdammt genau verfolgt haben«, wandte er sich an Father Brown, »um in 10 Minuten Calons Verbrechen auf die Spur zu kommen.« Der Angeredete blickte ihn erstaunt an. »Oh, Calon, ich musste ziemlich scharf der anderen Spur folgen, Fräulein Johanna und der Füllfeder. Aber ich wusste, dass Calon der Verbrecher war, noch ehe ich die Haustüre betrat.« »Sie scherzen wohl«, rief Flambeau. »Ganz mein Ernst. Ich sage Ihnen, ich wusste, er hat es getan, noch ehe ich wusste, was es war.« »Aber wieso denn?« »Diese heidnischen Stoiker«, erklärte Braun nachdenklich, »fehlen immer durch ihre Übertreibung. Es erhob sich ein Lärm und ein Menschenauflauf auf der Straße unten, und der Priester Apolls blickte nicht im Mindesten danach hin. Was es war, wusste ich noch nicht. Aber ich wusste, dass er darauf gewartet hatte.« Ende von »Das Auge des Apoll«, gelesen von Hokuspokus.